Also ich mag es nicht, so Porträts oder sowas zu malen, sondern ich finde es halt cool, wenn ich Sachen sehen kann, muss ich sie ja nicht noch malen. Ich kann ja einfach ein Foto machen und dann finde ich es halt cool, irgendwelche Sachen zu malen, die es halt nicht gibt. Was habt ihr hier so noch alles gemacht? Wir haben mit Eiern so Farben gemischt und gemacht und wir haben viele Farben gemischt und Wir haben ein so, wo man drauf zeichnen kann, diese Leinwände und haben mit den Farben, die wir selbst gemacht haben, drauf gemalt. Wir haben auch zu Musik zum Beispiel Bilder gemalt, dass wir auf Zettel Lieder geschrieben haben und dann dazu Bilder gemalt haben. Danke euch, dass ihr Zeit hattet und dass ihr hier seid. Und ich bin Ömer, aber ich war schon während... Hallo, ich bin Ömer und mache für euch ein paar Geräusche in der Malerei. Malereikurs. Hier sind ein paar Geräusche. Was ist das? Was habt ihr hier? Das ist eine. Das sind eigentlich nur Farben, die wir aus. Das sind Farben, die wir aus Eiern und Pigmenten gemacht haben. Das ist, Pigmenten sind Puder aus Chemie, also aus Stoffen, und die haben wir zusammengemischt mit Eiern, und dass es nicht trocknet, haben wir Gummihandschuhe drüber gezogen. Bitte, ich fühle mich so einsam. Ei, ei, ei, Joscho, ei, ei, ei. Willkommen im Coole Kids Radio. Radio. Radio. Radio. Jetzt gehen wir zur Musik. Jetzt kommt Musik. Jetzt kommt Musik! Fortnite, GTA, jag im Range durch die Street. Fortnite, GTA, Digga, epischer Sieg. Fortnite, GTA, durch den Sturm mit 5 Sternen. Sandy schoss nach Pleasant Park und dann kann ich glücklich sterben. Fortnite, GTA, jag im Range durch die Street. Fortnite, GTA, Digga, epischer Sieg. Fortnite, GTA, durch den Sturm mit 5 Sternen. Sandy schoss nach Pleasant Park und dann kann ich glücklich sterben. Volldacht schon, das Ende ist nah. Hol den Polizeihelikopter runter, legendäres Car. Klau mir ein Auto mit dem Squad, wir fahren durch die Stadt. Hol Loot per Ammunition und das ohne zu bezahlen. Was will er kaufen? Ich baue mir die einfach selbst. Zwei heftige Inseln werden kommt Musik. Jetzt kommt Musik. Hallo, ich bin Rosa. Ich bin Amani. Ich bin Isa. Willkommen bei Coole Kids Radio. Jetzt kommt Musik und wir haben heute einen berühmten Gast im Studio. Stell dich mal vor. Ich bin Nahide. Und wie bist du zur Musik gekommen? Ich wollte erst mal tanzen lernen und ich wollte halt tanzen und singen und dann habe ich mir für Singen entschieden und dann habe ich ein Lied ausgedacht und geschrieben. Was gefällt dir eigentlich jetzt besser, singen oder tanzen? Eigentlich tanzen, aber singen geht ja auch noch. Also du hast ja zuerst auf YouTube und TikTok so getanzt und wurdest dort berühmt. Ab wann hast du dich denn dazu entschieden zu rappen und wieso? Wo ich 11 war und ab 15 hätte ich mir entschieden zu singen. Ja, sehr cool. Und was hat dich zur Musik inspiriert? Ich weiß nicht, ich mag einfach Musik. Cool. Und was ist dein Lieblingslied von anderen Sängern? Ich mag das Lied von Sahide, Dead Better und Ayliva liebt mich und Lilian. Und was gefällt dir an diesen anderen Liedern so sehr? Dass sie so ganz gut singen und die haben halt eine gute Stimme. Es passt halt zu dir. Kann es sein, dass Sahide dein Vorbild ist? Nein, gar kein Fall. Okay, dann habe ich noch eine Frage. Du hast ja jetzt ein neues Lied. Welchen Tanz von den Liedern magst du am meisten? Bei dem neuen Lied hast du ja eine neue Art zu tanzen. Wie bist du darauf gekommen? Ich habe mir einfach mal gesagt, ich muss was ändern und meine alten Tänze haben mir nicht gefallen. Das mag ich jetzt. Das neue Tanz hat mir einfach einen neuen Tanz ausgesucht und der ist halt am besten geworden. Hast du viele Follower auf Instagram und so? Eigentlich schon viele und sehr viele auf TikTok. Okay, cool. Und wie bist du zu dem Künstlernamen gekommen? Hab mir einfach was ausgesucht, was zu meinem echten Namen passt. Wie heißt du denn in echt oder möchtest du das lieber nicht verraten? Ich verrat's mal. Ich heiße Naya. Okay, cool. Das war's auch schon. Viel Spaß beim Zuhören. Dann danke. Bitte, ich fühle mich so einsam. Coole Kids Radio! Radio! Radio! Radio! Pures und kaltes Wetter, gruselige Kostüme und Angst nach Angst. Halloween steht bereit vor der Tür. Sag ich Tür? Nein, sie kommt schon angelaufen. Alles zu Halloween erfährt ihr heute. Gib uns Schokolade, sonst gibt's eine Geisterparade. Dieses Wort kennt ihr bestimmt. Halloween steht vor der Tür und die meisten suchen sich schon ihre Lieblingskostüme aus. Egal ob als Ghostface oder Huggy Wuggy. In Halloween geht es darum, gruselig auszusehen. Von Tür zu Tür geht man, um Süßigkeiten zu bekommen. Aber was ist, wenn es nicht immer so läuft? Wenn man nicht ein gutes Kostüm hat, kriegt man nicht was Süßes, sondern Saures. Dann geben sie eben ein bisschen so einen fiesen Blick und dann ist eben das Halloween nicht so gelaufen, wie man es wollte. Also passt darauf auf, dass ihr ein gutes Kostüm habt und dass ihr immer einen gruseligen Spruch sagt. Gerade gehen auch sehr viele Halloween-Trends in Spielen oder zum Beispiel Essen. Ich sehe sehr viel in TikTok, in YouTube über zum Beispiel Kürbismilchshakes, Kürbissuppen oder zum Beispiel in Roblox gibt es auch verschiedene Spiele, wie zum Beispiel Steal a Brain Rot oder 99 in the Forest, wo man auch Candy Carrots sammeln muss, damit man gute Sachen bekommt. Und zum Wetter. Das Wetter gerade ist sehr schlecht. Es sieht schwer aus für morgen, dass wir überhaupt feiern können. Aber ihr müsst nochmal die Daumen zudrücken. Es wird wahrscheinlich morgen wieder regnerisch sein wie im letzten Jahr. Und außerdem müsst ihr unbedingt ein gruseliges Labyrinth besuchen. An der Uhrmacherweg 22. Da bauen gerade Halloween-Spezialisten aus der USA ein Labyrinth mit Kettensägen bis zu Riesenskeletten.

und nervig. Also ich finde Schule nicht so toll, weil unsere Lehrer geben uns immer sehr viele Hausaufgaben. Also ich mag Schule nicht wegen, guck mal, du gehst in die Schule und du sitzt da und auf einmal Lehrer macht so Fehler und dann so, wenn du sagst so, hey, Frau Lehrerin, Sie haben Fehler gemacht, dann sagt sie so, ja, ich wollte nur gucken, ob ihr richtig aufmerksam seid. Aber wenn ich einen Fehler mache, kriege ich 5 Hausaufgabenzeugnis. Gib her, ich schreibe jetzt rein, Klassenverwaltung, ich suspendiere dich aus Schule. Aber das ist auch so, was soll man nur sagen? Die Lehrer sind streng und zum Schulessen will ich nicht mal was sagen. Augenfilet aus menschlichen Augen oder sowas bei uns. Das soll man sagen. Das ist, was für eine Erfindung ist Schule? Ich habe letztes Mal einen Short gesehen, wo da steht so, der Erfinder von Schule ist so irgend so ein Karlsberg oder so. Und ich habe gesagt so, ich habe auf mein Handy gespuckt. Aber jetzt ehrlich. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, der Erfinder von der Schule wollte auf jeden Fall nicht, dass die Lehrer so streng sind und so. Und habt ihr schon mal von den Lehrern Strafarbeiten bekommen? Eigentlich nicht. Wenn jemand bei uns so laut ist oder so, bekommt er 10 Seiten oder er bekommt zum Klassenarbeit 5 Seiten mehr. Naja, manchmal, was mich an den Lehrern so nervt, ist halt, wenn manche Lehrer, die sind so ganz langsam und ich habe schon längst alles kapiert. Und wenn ich so sage, das hatten wir eigentlich schon letztes Jahr, sie so, nein, das müssen wir alles nochmal wiederholen. Nur weil jetzt vielleicht eine Person in der irgendwie Kuku oder so nicht so gut abgeschnitten hat, macht sie gefühlt den Unterricht für diese eine Person, die es halt nicht kann. So, ich habe schon mal eine Strafarbeit bekommen, weil ich genau 10 Sekunden zu spät aus dem Klassenzimmer gegangen bin bei der Pause. Und dann muss ich 50 Mal den Satz, ich gehe pünktlich aus der Klasse, wenn die Pause anfängt, auf ein Blatt Papier schreiben wegen meiner Lehrerin. In meiner alten Klasse war es immer so, wenn wir irgendwie was gemacht haben, es war keine Strafarbeit, aber es war ein Erleidnis. Entweder meine Lehrerin hat früher immer mit dem Mittelfinger auf die Tafel geschrieben und dann haben wir uns alle beleidigt gefühlt. Oder immer wenn wir irgendwie kurz aufgestanden sind, hat sie die ganze Zeit so gemacht. Aua, was soll man nur sagen? Die Lehrer sind irgendwie komisch oder so. Ja, in meiner alten Schule, die haben auch immer so Sachen auf die Tafel geschrieben oder gemalt und so, wenn der Lehrer so weggeguckt hat und dann, als er wieder hingeguckt hat, war es halt niemand so. Also ich habe zum Beispiel noch nie eine Strafarbeit bekommen, aber ich habe schon sehr viel erlebt. Zum Beispiel jemand aus meiner Klasse musste schon mal den ganzen Hof aufräumen, weil er ist in den Schulgarten gegangen und hat Blumen gepflückt. Und aber es gab schon mehrere, also wenn Kinder bei uns Quatsch machen, müssen sie vor die Tür und da wir haben so kleine Hefte und dann wird bei den Eltern geschrieben, ja. Und also wirklich richtige Strafen, wie es früher war, gab es jetzt nicht. Also auf jeden Fall, ich wollte noch was sagen, das gibt auch manche Lehrer, du machst einfach nichts und die hassen sich automatisch oder geben einfach, automatisch die sinnlose Hausaufgaben, obwohl das keinen Sinn bringt und die anderen auch nicht. Oder wenn du einfach artig sitzt oder so, ist oft so, danach sie sagt, und irgendjemand was macht, danach sagt sie direkt, dass du das warst zum Beispiel. Und das regt mich halt so oft auf. Das ist oft so. Und wir haben halt nur eine richtig nette Lehrerin, finde ich. Also sie heißt Frau Brück, wenn du das hörst. Grüße gehen raus, beste Lehrerin und Herr Auer auch. Also ich wollte nochmal was zu den Schultoiletten sagen. Schultoiletten, Definierung, eklig, zerstörend, man kann sich nicht konzentrieren. Bei unserer Schultoilette, wie ich gehe mal kurz auf Toilette, irgendwie ein Junge, Apagabatsch auf die Toilette, ich erschrecke mich um mein Leben. Bei uns in der Toilette werden komische Kritzeleien auf unsere Wände gemalt und überall auf dem Boden liegt Urin, ja? Bitte, Schule soll abgeschafft werden. Und wenn man denkt, dass Schule abgebrannt wurde, man freut sich. Ja, wenn man an Schule denkt, dann denkt man vielleicht erstmal, also ja, Unterricht ist halt nicht immer so toll oder so Lehrer, aber eigentlich sind die Toiletten am blödesten bei der Schule. Auf jeden Fall, ich finde, richtig blöd ist die Toilette, weil die Toilette ist so dreckig. Zum Beispiel, oder wenn du auf Toilette gehst, ne, es gibt manchmal nur eine Toilette, die richtig sauber ist und wenn es keine gibt, dann gehe ich auf einmal auf eine andere Toilette bei der anderen Etage und guck, ob da, und manchmal ist da auch dreckig, da gibt es nur eine und die ist so ein bisschen sauber. Und wenn ihr das hört, Leute, hört mal auf damit, das ist eklig, man will sich auch ein bisschen wohlfühlen, wir sind hier 8 Stunden, also hört mal damit auf, ja? Nur so. Es gibt Heckmeck. Und oben bei den im Erstklässler Toiletten ist die Toilette so klein, dass man sich nicht mal draufsetzen kann oder so. Auch nochmal zu den Toiletten. Bei uns sind auch mal Kinder über die Wände geklettert und man konnte halt einfach nicht mehr auf Toilette gehen, weil man die ganze Zeit Angst hatte, dass irgendwer über die Wände guckt. Ich will jetzt den Namen von den Lehrern erzählen, nicht sagen. Wir waren so ein Sportfest. Meine Lehrerin setzt sich irgendwo hin. Dann ist ganz normal, sie setzt sich einfach irgendwo hin. Ich laufe so. Die ist halt streng. Sie guckt mich so, sie glotzt mich so an, als ob jemand geschlagen hätte oder so. Oder sie getreten habe. Und dann laufe ich so und sie so, komm mal kurz her. Ich komme zu ihr. Sie sagt zu mir, sei mal ein bisschen höflicher und sag mal guten Morgen. Also ich verstehe es nicht, vielleicht habe ich keinen Bock auf dein Gesicht oder so. Es gibt ja ein paar Klassen auf unserer Schule, die können sich benehmen. Und die, also in meiner alten Klasse zum Beispiel, da gab es Kinder, die haben, naja, ich will es jetzt nicht sagen, K-A-K-A an die Wände geschmiert. Und haben halt auch sehr viel Quatsch gemacht, haben halt abgeschlossen die Toilette, sind dann in die andere Toilette reingeklettert und dann waren halt ganz alle Toiletten, waren dann alle halt zu und das finde ich halt blöd, aber danke jetzt an meine neue Klasse, dass sie nicht mehr so viel Quatsch machen. Damit wir jetzt mal abkommen von Toilette. Also bei meiner Schule gibt es zum Beispiel so einen Weihnachtsmarkt und ein Sommerfest, also das gibt es, glaube ich, bei vielen. Und ein Herbstfest. Ja, es gibt halt verschiedene Projekte und so. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Also wo wir schon bei den Festen in der Schule sind. Ich wollte euch eine ganz kleine Story erzählen. Also letztes Jahr im Weihnachtsfest oder sowas. Ich bin so irgendwo einfach laufen gegangen so. Auf einmal, ich sehe nur irgendwo ein Junge, er holt so Furzspray raus. Genau. Danach, er macht von so einem irgendeinem Jungen auf seinen Kopf, genau auf seinen Kopf so. Ich bin dann direkt weggerannt. Ich bin meinen Erzieher holen gegangen. Mein Erzieher hat ihn gesehen. Er hat direkt seine Eltern gerufen, wurde sofort nach Hause geschickt. Leider nähern wir uns am Ende. Ich grüße noch erstmal meine Klasse 4C in der Richard-Grundschule, außer Emilia, weil sie mich immer nervt und sinnlos provoziert. Und zur Schule wollte ich auch nochmal sagen, ich finde nur die Lehrer kacke, aber nicht die Schüler. Ich mag meine Klasse, es gibt natürlich ein paar immer noch, die ich definiere, nicht mag. Aber eben, ich grüße meine Klasse an die 5B, da draußen an der Matthias-Claudius-Grundschule, eben die Idiotenschule. Also ich grüße einfach mal die ganze Richard-Grundschule, grüße auch an die Lehrer, Frau Kaptan, falls du es hörst, Grüße gehen raus. Grüße meine Schule Campus Efeuweg. Und ich grüße aus der Schule Herr Bagus. Wallah, ich küsse euer Herz. Ihr habt mich immer angeschrien, aber auch egal. Dafür habe ich das alles gecheckt. Khaled Issa, wenn du das hörst, Grüße an dich. Jetzt gehen wir zur Musik. Ai, ai, ai, Yosho! Ai, ai, ai! Willkommen im Coole Kids Radio! Radio! Radio! Radio! Hey Leute, jetzt werden wir gleich was vorspielen, was wir aufgenommen haben. Weil wir waren nämlich bei einem anderen Kurs von Kinderkulturmonat, der Fotokurs. Und wir hoffen, dass ihr es gut findet. Hallo, wir sind beim Fotokurs und ich werde euch zeigen, was hier alles gibt. Hier gibt es ein riesiges Haus, wo die Fotoshooting machen und keine Fotosachen. Das ist so dumm, in einem Fotokurs keine Fotos geben. Was macht euch beim Foto so Spaß? Also was macht euch Spaß? Also eigentlich hat mir Fotos schon immer Spaß gemacht. Ich finde das immer schön, wenn man Fotos macht und dann kommen ganz andere Sachen dabei raus. Das finde ich toll. Habt ihr auch oft beim Dunkel Fotos gemacht, also mit einer Dunkelkamera oder so? Nicht mit einer Dunkelkamera, aber mit Blitz und auch Einstellung. Was macht euch beim Foto, also bei dir, was hat dir am meisten Spaß gemacht? Also am meisten Spaß gemacht

Zuschauer oder eigentlich Zuhörer. Jetzt kommt gleich Film und Anime. Und wer das präsentiert, ich hab's vergessen. Also ich heiße Younes und der Gast ist Kamer Can aus Ankara. Wir mögen ja beide sehr viel Anime. Ja, natürlich. Was ist dein Lieblingsanime? Mein Lieblingsanime? Also es gibt mehrere Animes, aber ich kann mich nicht so entscheiden zwischen Tokyo Ghoul und eben Naruto. Aber ich mag halt bestimmt Naruto ein bisschen mehr. Ja, auf jeden Fall. Wie heißt das? Welches Anime zum Beispiel hast du durchgeguckt, aber fandest du jetzt auch nicht, dass es so krass ist, um durchzugucken? Oder hast du weiterempfehlt, aber nicht durchgeguckt? Also, Weiterempfehlung. Also, ich habe bei Tokyo Ghoul nur den ersten Band eben gelesen, aber ich würde es schon empfehlen, weil das ein richtig krasses Anime ist. Ja, auf jeden Fall. Und kennst du auch Blue Lock? Auf jeden Fall. One Piece kennst du bestimmt. Natürlich, One Piece kenne ich. Guckst du das? Ah, ich habe zweimal One Piece mit meinem kleinen Cousin geschaut. Ich habe schon mal geschaut One Piece. Ja, auf jeden Fall. Und Dragon Ball? Dragon Ball habe ich, ich habe früher mal Dragon Ball Quest gespielt und auch diese Fight-Kämpfe, aber ich habe auch Dragon Ball geguckt. Also Dragon Ball würde ich auch weiterempfehlen, obwohl ich mehr Team Naruto bin. Auf jeden Fall. Und wie heißt das? Weißt du, was die Top 3 von Anime sind? Top 3 Anime? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Also ich weiß nur, dass Top 1 One Piece ist und ich glaube Top 2 Dragon Ball, ich weiß nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall. Und wie heißt das? Welches Anime hast du geguckt? Also so 3-4 Folgen und da hast du komplett aufgehört? 3-4 Folgen. Es gab natürlich Dragon Ball und One Piece, wo ich 2 Folgen und bei Dragon Ball 5 Folgen geschaut habe. Aber eben durchgeguckt habe ich nur Naruto. Was ist wirklich dein... Welches Anime hast du durchgeguckt, aber hast das trotzdem? Kommt drauf an. Ich habe bisher kein Anime durchgeguckt, was ich nicht liebe halt. Ja, auf jeden Fall. Welches Anime liebst du außer Naruto? Außer Naruto mag ich so Tokyo Ghoul und auch ein bisschen Gaia Thema, also Kaju, aber Kaju kennen bestimmt nicht so viele. Auf jeden Fall, was bekannt ist, also für kleine Kinder, ist halt Pokémon, ne? Pokémon, ja, aber ich habe auch Bakugan durchgeguckt. Bakugan ist jetzt so ein Film, aber Bakugan ist auch richtig krass und Demon Slayer mag ich auch ein bisschen. Ja, ich mag auch Demon Slayer sehr. Ja, aber letzte Frage, bevor zum Abschied, dann kommen Filme. Kennst du Death Note? Death Note, ja, kenne ich. Magst du es? Ja. Auf jeden Fall. Und jetzt kommen Filme. Coole Kids Radio. Coole Kids Radio. Coole Kids Radio. Radio. Coole Kids Radio. Radio. Coole Kids Radio. Ich seh's nicht, aber ich hör's. Ich seh's nicht, aber ich hör's. Radio. Radio. Hast du eine kleine Melodie? Popcorn, Nachos und Vorhang auf. Heute ist mal wieder Filmstunde. Hallo, heute geht es wieder um einen Film und wir werden jetzt hören, welchen. Die Schule der magischen Tiere, Teil 4. Die Schule der magischen Tiere ist vor ein paar Wochen neu ins Kino gekommen. Und also in dem Film, ja, das ist der 4. Teil, der verfilmt wurde von Die Schule der magischen Tiere. Ich glaube, von den Büchern gibt es irgendwie 13 oder 14. In dem Teil kommt Miriam von der anderen Stadt zu ihrer Freundin Ida, die ja im ersten Teil hergezogen ist. Und außerdem gibt es einen Schulcontest und die Schule, also die Wintersteinschule, geht fast pleite. Und es dreht sich um Miriam und ihr neues Tier und mit natürlich wieder ganz fantastischen Liedern und Tänzen. Und ja, jetzt machen wir die Bewertung dazu. Also, ich gebe den Film eine 3 von 5 Sternen. Und du, Inaya? Ich gebe ihm 5 von 5 Sterne, weil er mir gefällt. Also, ich gebe dem Film, glaube ich, eine 4 von 5 Sternen. Es ist jetzt nicht der beste von denen. Ich gebe dem Film auch eine 4 von 5. Fangen wir an mit dir, Rosa. Du hast ihm ja eine 3 von 5 gegeben. Du kannst uns ja jetzt mal ein paar Gründe nennen. Wie fandest du denn die Tänze dieses Mal? Also ich fand sie eigentlich schon okay, aber ich mag den Film einfach nicht so sehr. Also die ersten Teile haben mir mehr gefallen. Also der zweite war, glaube ich, meine Lieblings, weil da waren die auch nicht so alt, weil jetzt sind die alle 18, 19. Das ist ein bisschen sehr alt, finde ich. Und das passt jetzt einfach nicht mehr, weil sie sollen ja 16-Jährige oder 17-Jährige spielen. Das passt aber nicht, wenn die schon so alt sind. Aber ich mag die Tänze schon, das war schon witzig, auch die Lieder. Und zum Schluss werdet, also jetzt, wenn wir fertig sind mit Filmbewertung, werdet ihr auch nochmal ein Lied hören. Mama hat gesagt, ich bin ein Star von Helene. Wieso hast du eine 4 von 5 den gegeben? Also ich fand der Film war sehr gut. Also ich fand halt cool, dass jetzt ein neuer Charakter gekommen ist. Und ich fand auch, da ist halt so eine kleine Mobbing-Geschichte in dem Film. Und das fand ich eigentlich ganz gut, dass das gezeigt wurde. Und mir haben ein paar von den Liedern auch sehr gefallen. Und wieso hast du, Isa, eine 4 von 5 Sternebewertung gegeben? Eigentlich aus den gleichen Gründen wie Armani tatsächlich. Aber ich wollte mich nochmal entschuldigen, ich verplapper mich die ganze Zeit. Okay, jetzt hören wir das Lied. Mama hat gesagt, ich bin ein Star von Helene. Mama hat gesagt, ich bin ein Star. In meiner DNA 10% Nicki Minaj. Ist kein Spaß, wenn ich sag, gib mir nur ein Ja und die ganze Welt kennt meinen Namen. Mama hat gesagt, ich bin ein Star. In meiner DNA 10% Nicki Minaj. Ist kein Spaß, wenn ich sag, gib mir nur ein Ja und die ganze Welt kennt meinen Namen. Ist es ein Flugzeug? Nein. Eine Rakete? Nein. Ist es Superman? Nein, es ist Helene. Ich hab bis zum Anschlag an meinen Powerknopf gedreht und bin jetzt so weit oben, brauch ein Sauerstoffgerät. Das H steht für Hitze, E für Eleganz. L steht für Luxus, E für eine, die es kann. Das N steht für Neider, nasch ich zum Nachtisch. Das dritte E für einzigartig. Auch wenn keiner von euch an mich glaubt, wenn ihr mich fallen sehen wollt, dann fall ich auf. Eure Hate-Kommentare sind mein Applaus. So sieht's aus, denn Mama hat gesagt, ich bin ein Star. In meiner DNA 10% Nicki Minaj. Ist kein Spaß, wenn ich sag, gib mir nur ein Ja und die ganze Welt kennt meinen Namen. Mama hat gesagt, ich bin ein Star. In meiner DNA 10% Nicki Minaj. Ist kein Spaß, wenn ich sag, gib mir nur ein Ja und die ganze Welt kennt meinen Namen. Ich bin so gut, ich bin nicht die Beste. Ich bin die Beste, Beste. Kann über Wasser laufen und durch Wände gehen. So wie ich scheine, kann die Sonne bald in Rente gehen. Ich schreib die E's in Helene nur mit Eurozeichen, weil ich bald himmlisch fame und teuflisch reich bin. Merkt ihr eins, ich kann alles außer verlieren. Und Helene Fischer heißt Helene wegen mir. Auch wenn keiner von euch an mich glaubt, wenn ihr mich fallen sehen wollt, dann fall ich auf. Eure Hate-Kommentare sind mein Applaus. So sieht's aus, denn Mama hat gesagt, ich bin ein Star. In meiner DNA 10% Nicki Minaj. Ist kein Spaß, wenn ich sag, gib mir nur ein Ja und die ganze Welt kennt meinen Namen. Mama hat gesagt, ich bin ein Star. In meiner DNA 10% Nicki Minaj. Ist kein Spaß, wenn ich sag, gib mir nur ein Ja und die ganze Welt kennt meinen Namen. Hallo Leute, und heute machen wir die neuen News, die erfunden wurden, also nicht erfunden, sondern die es gerade im Laufenden gibt. Gerade ist im Laufenden, dass ein Komet im Mars eingestürzt ist und dass jetzt alle denken, dass es auch auf die Erde treffen wird. Die NASA weiß nicht so viel davon, weil das Objekt unbekannt ist. Ein paar Wissenschaftler denken, dass es auch ein Alien sein könnte, das mit seinem Boot auf eine interstellare Ebene getreten ist. Alle Schulen werden ausgerissen und es gibt jetzt Homeschool. Also, das ist wie Online-Schule. Das ist wie Online-Schule, aber alle Schulen werden auch ausgerissen, weiß das jetzt jeder. Nach tausenden Jahren, nach Planktons Unterricht der Atlantis, wird endlich die Stadt Atlantis, die Unterwasserstadt, die nach tausenden Jahren gefunden wurde. Sie liegt in der Nähe von Griechenland unter Zypern. Ein Astronaut namens Ahmed Diawabawi ist zum All gefahren und hat dann Alien-Freunde gefunden. Die Alien konnten dann auf einmal Deutsch und haben zusammen geredet. Und haben Chai getrunken. Und was jetzt noch wichtiger ist, Deutschland steht vor der Pleite. Sie haben gerade einen Deal mit Türkei, dass Türkei Deutschland übernehmen wird, weil Deutschland nicht mehr so viel Geld hat, weil die ganzen Produkte zu teuer geworden sind. Die sind alle pleite gegangen. Und Dankeschön nochmal an Olaf Scholz und Herr Merz, dass sie uns hierhin gebracht haben. Deutschland ist auch im WM-Pokalmeisterschaft. Die spielen bald gegen Kurdistan und danach spielen die gegen die Türkei. Wer wird gewinnen? Auf jeden Fall die Türkei. Ich seh's nicht, aber ich hör's. Radio! Radio! Was geht, Jamba? Heute willkommen zu... Hey Leute, ein Teil der Mädels von Radio Cool Kids war neulich beim Hundefriseur und hat probiert die Hundefriseure oder Geräusche aufgenommen. Ich weiß nicht genau, aber jetzt wird's abgespielt. Also ich würde erstmal sagen, vielleicht solltest du dich mal vorstellen. Du bist schlau. Genau, mein Name ist Yvonne Grundmann. Mir gehört die Fellpflegerei und ich bin Hundefriseurin seit 10 Jahren. Ich bin Naya. Ich bin Rosa. Und ich bin Isa. Und was macht dir so Spaß am Hundefrisieren? Naja, dass es eine ganz sinnvolle Tätigkeit ist, weil für den Hund ist die Fellpflege nicht nur Schönheit, wie für den Menschen, wenn er zum Friseur geht, sondern das ist richtig Körperpflege. Der kann das selber nicht, weil je weiter er vom Wolf entfernt ist, der Wolf kann sein Fell selber pflegen. Und wir Menschen haben dann Locken gezüchtet und endlos wachsendes Fell und so. Und damit kann der Hund nicht alleine seine Pflege übernehmen. Da braucht er unsere Hilfe. Sonst bekommt er Filz und dann gibt es Hauterkrankungen und das zieht. Und deswegen braucht er uns. Brauchen Katzen auch diese Pflege? Es gibt tatsächlich auch Katzen, die Pflege brauchen, weil diese Langhaarkatzen auch so viel Fell angezüchtet bekommen haben, dass die verfilzen, alleine wenn sie sich putzen. Und dann gibt es manchmal eben Katzen, die man abscheren muss, weil sich da richtige Panzer bilden aus dem Fell. Und wenn die das ohne Narkose dulden und freundlich sind, dann kann ich das machen. Aber das sind nur wenige. Die anderen müssen zum Tierarzt. Kann man bei dir auch die Haare färben oder das Fell färben? Auf gar keinen Fall, weil das ist leider so überhaupt nicht im Sinne des Hundes. Das würde die Haut angreifen. Und es macht für Hunde, wenn die bunten Hund sehen, sind andere Hunde sehr irritiert und es kann sein, dass die das ganz komisch finden und den vielleicht sogar angreifen. Wie heißt das Hund? Der Hund, der gleich kommt, heißt Pitanga. Wie alt ist er? Oh, Pitanga ist noch jung, ich glaube 1,5. Dürfen wir den Hund streicheln? Bestimmt, bevor der auf dem Tisch ist, dürft ihr den bestimmt auch mal streicheln. Die ist ein bisschen schüchtern, aber das wird schon gehen. Dürfen auch zugucken und auch beschreiben, was du dann machst. Genau. Ihr dürft eine Weile zugucken. Das ist nicht so ganz spannend, weil das dauert ungefähr 1,5 Stunden. Und mir 1,5 Stunden dabei zuzugucken, wie ich Fell abschneide, ich kann euch aus Erfahrung sagen, das wird langweilig. Aber eine Weile könnt ihr einfach mal zugucken und schauen, wie sich auch das Fell verändert. Kennt dich der Hund schon, was du mit dem öfters? Also er mag dich, also er kennt dich schon, er vertraut dir auch. Genau, der Hund kennt mich tatsächlich schon, der war schon ein paar Mal da. Und die Besitzerin hatte vorher, als sie zum ersten Mal zu mir gekommen ist, einen sehr alten Hund, einen kleinen Pudel. Der ist dann leider verstorben. Und dann hat sie sich aus dem Tierschutz diese Pitanga geholt. Und ist seitdem eben mit Pitanga bei mir. Wie fühlen sich denn die Hunde, wenn sie so das Fell geschnitten bekommen? Also während ich das mache, haben die ganz schön Stress, weil ich sie ja immer irgendwie hinstelle und dann vibriert das mit der Maschine und so. Das finden die nicht so toll, nicht mal meine eigenen. Danach fühlen sich die meisten Hunde gut, weil ihr Körper sich anders anfühlt. Also die finden das ganz spannend, dass auf einmal, wenn die sich schütteln, dann fühlt sich das Fell anders an oder Filzstellen sind weg, die rutschen nicht mehr beim Laufen, weil das Fell unter den Pfoten weg ist. Und manche, die sehr schüchtern und ängstlich sind, die fühlen sich auch ganz komisch. Die müssen sich erst dran gewöhnen, dass der Körper sich jetzt anders anfühlt. Aber das ist selten. Macht es auch den Hunden Spaß? Überhaupt nicht. Gar keinem einzigen Hund. Also es gibt Hunde, die freuen sich auf mich und die finden das toll, hier zu sein, solange ich sie streichel. Aber das Schneiden macht keinem Hund Spaß. Es ist wie Zahnarzt. Zahnarzt macht uns Menschen auch keinen Spaß. Komm her. Hallo, komm her. Und keine Angst. Sie mag Kinder, aber sie mag keinen Regen, deswegen ist ein bisschen... Aber sie hat das schönste Jäckchen am Kopf. Okay, okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal rein. Ja, weil ja. Ich habe eine Frage, hast du die gehäkelt oder wer hat die Sachen gehäkelt? Ja, ich habe die und ich verkaufe die fürs Tierheim in Eisenhüttenstadt. Die bekommen den Erlös. Aber die hast du gehäkelt, oder? Ja. Ich und Daya häkeln zum Beispiel auch. Und das toll, sieht voll ja? süß aus, ja. Ach, das ist ja ein Ding. Das ist, ja, irgendwie geht das schon, wa? Weil Pitanga hält den Föhn nämlich noch nicht aus. Das ist ein bisschen viel, deswegen erstmal abtrocknen, weil nasses Fell kann man nicht scheren. Ich mache immer nur sehr praktische Frisuren, die leicht zu pflegen sind und wo der Hund einfach wie ein Hund aussieht und eben nicht irgendwie der Körper verändert für andere Hunde wird. Und das machen wir hier immer so. Wir machen keine Showfrisuren, die kennt man vom Pudel, glaube ich, diese komischen Bommeln überall dran. Sowas machen wir gar nicht, deswegen färben wir auch keine Hunde, weil wir möchten, dass der Hund einfach pflegeleicht ist für den Besitzer, weil dann der Hund eben keinen Filz bekommt und das ist gut für den Hund. Kann man einfach kommen ohne Termin? Nee, das geht nicht, weil ja jeder Hund einzeln bearbeitet wird und Hunde sind nicht sehr geduldig. Also man kann die nicht eine Stunde warten lassen und dann. Deswegen muss man hier immer Termine machen, damit kein Hund unnötig warten muss. Jetzt wird ihm der Kopf geschert. Yeah. Das ist so süß, der ist weiß, hat eine kleine süße schwarze Schnauze und hat gräuliche, braun-gräuliche Ohren. Das ist voll süß. Wie viel hat zum Beispiel der Hund gekostet? Also Hunde vom Tierschutz, die kosten nichts, aber du bezahlst eine Gebühr, um zu helfen, um zu finanzieren, dass das Projekt weiterläuft. Also dass andere Tiere, weil sie geben Futter, geben Medikamente, manchmal, wenn der Hund geschoren werden muss, während es bei denen ist, machen sie das und Impfungen und der Chip und... Also ist der umsonst, aber bis wir den pflegen und so alles zum Tierarzt... Der Tierschutz bekommt immer eine Gebühr, auch damit der Hund dir das wert ist. Weil wenn man dir den schenkt und du hast nach einer Woche keine Lust mehr, dann würdest du ihn einfach raussetzen und sagen, ist doch egal, war ja umsonst. Wenn du 450 Euro an den Tierschutz gegeben hast und du unterschreibst auch einen Vertrag, dass du dich kümmerst und dass, wenn du ihn nicht mehr haben kannst, dass du ihn zurückgibst, aber wenn du 450 Euro gegeben hast, dann hat der Hund einen Wert für dich. Dann schmeißt du den nicht einfach weg. Mir ist es egal, wie viel der kostet. Ein Hund ist ein Hund. Genau. Aber warum sind die Augen immer nur schwarz, nie weiß bei den Hunden, also wie normale weiß. Augen bei Menschen? Doch, außenrum ist auch weißes und manchmal, wenn die so zur Seite gucken oder so von unten hochgucken, weil sie dein Butterbrot haben wollen, dann sieht man auch das Weiße. Zum Teil sind doch Hunde farbenblind, oder? Die sehen weniger Farben als wir, mehr Grautöne. Aber sie können grundsätzlich auch Farben sehen. Aber nicht so deutlich wie wir. Also es leuchtet alles nicht so schön. Manchmal wäre es besser, wenn es nicht alles so leuchten würde. Also was machst du, wenn du fertig mit den Schneiden bist? Ach so, wenn ich fertig bin mit den Beinen, dann muss ich noch am Kopf nacharbeiten. Weil der Körper, habt ihr ja gesehen, damit habe ich angefangen, das ist alles glatt. Da, die Maschine kann nicht in glatte Haut reinschneiden, das geht nicht. Aber kommt in solche an, wer in solche Falten schon. Beim Körper ist das Hauptproblem, wenn du die Maschine nicht gleichmäßig führst, dann sieht das Fell danach auch nicht gleichmäßig aus. Dann hast du lang, kurz, es sieht aus, als hättest du so Huppel reingemacht. Und das braucht ein bisschen Übung, so wie alles auf der Welt. Ne? Wenn du das erste Mal Buchstaben schreibst, dann sehen die auch noch aus, als wären Huhn übers Papier gelaufen. Wenn du dann mal in der 5. Klasse bist, läuft's. Also, dann sehen die Buchstaben aus dem Buchstaben. Ja, die junge Dame hier ganz vorne, bitte. Ist das süß? Gibt es Hunde, die geboren sind ohne Haare? Also ja, die gibt es. Was für eine Rassen? Es gibt in Peru und in Mexiko die entsprechenden Nackthunde. Auch in China werden schon seit vielen, vielen tausend Jahren tatsächlich diese Rassen gezüchtet. Das sind sehr alte Rassen und die sind, also in China, die sind sehr klein. Das sind so, die sehen aus wie Chihuahuas ungefähr. Chihuahua. Die in Peru und in, nicht in Brasilien, in Peru und in Mexiko sind größer, die sind so kniehoch und schwarz und haben ganz komische Borsten. Also wenn man die anfasst, ist das wie bei einem Schwein. Also habt ihr schon mal ein normales Schwein angefasst? Also kein Wildschwein, sondern ein normales Schwein. Nein, normales. Die haben doch auch so eine Borsten, die man nicht gut sehen kann, aber die spürt man. Und so haben diese Nackthunde auch diese Borsten. Und die haben aber ganz ledrige Haut. Also das ist, wie gesagt, eine sehr robuste, alte Rasse, die eben auch in viel Sonne leben. Also die verbrennen auch nicht, die haben dunkle Haut. Tut es den Hunden auch manchmal weh, wenn sie so gezüchtet werden? Es gibt Qualzuchten. Das ist ein schlimmes Thema, weil der Mensch egoistisch ist und möchte, dass Hunde keine Nase haben oder so eine Klubschaugen oder kennt man vom Shih Tzu oder vom Mops. Man züchtet ja auch ganz kleine Hunde, ne? so ganz kleine Chihuahua, so ganz kleine Yorkies. Da können die Organe kaum den Körper versorgen, weil die viel zu klein sind. Es gibt Hunde mit viel zu viel Fell, zum Beispiel diese Pomeranians, diese Zwergspitze. Die können sich gar nicht abkühlen, weil die eben so viel Fell reingezüchtet bekommen haben, dass man das auch gar nicht auskämmen kann. Und die Leute wollen halt, dass der Hund aussieht wie so eine Mützenbummel. Warum? Weiß kein Mensch. Für den Hund ist es blöd. Für den Menschen ist es immer nur Optik. Das ist immer nur, was gefällt. Also, das ist ein schwieriges Thema, weil natürlich der Tierschutz sagt, Qualzuchten gehören verboten. Problem ist, die verkaufen sich aber sehr gut, deswegen schreien die Züchter. Skandal, wir haben die Möglichkeit zu machen, was wir wollen. Also wenn ich zum Beispiel einen Hund sehe, der so groß ist ungefähr, heißt es, der ist dann eine Qualzucht gewesen, ungefähr oder ein so Baby. Groß. Oder ist ein Baby. Das weiß ich. Also zum Beispiel mein Hund, der wächst nie, der bleibt immer so groß ungefähr. Der wird nicht aber das ist eine normale Größe, aber man kann Organe nicht unendlich klein züchten, weil dann schaffen die nicht mehr, das Blut durch den ganzen Körper zu pumpen. Weil wenn das Herz nur noch so klein ist, kann das gar nichts mehr pumpen. Dann, es sei denn, das Lebewesen ist eine Ameise. Aber ein Hund braucht eben eine gewisse Größe an Körper, damit er sich auch warm halten kann. Mäuse müssen zum Beispiel ganz viel essen, damit sie ihre Körpertemperatur halten können. Die futtern den ganzen Tag. Aber Hunde funktionieren nicht wie eine Maus, sind halt keine Maus. Und deswegen ist es immer Quatsch. Also je weiter das vom Wolf weggeht, umso problematischer wird es für den Hund. Umso mehr braucht er unsere Hilfe. Ist die Uhr richtig? Ja. Dann ist es gleich 16 Uhr, oder? Tschüss! Ich hab den Gummistiefel vergessen. Wir reden auch jetzt über Essen. Wusstet ihr das nicht? Ja, wusstet ihr nicht. Ja, wusstet ihr nicht. Ja, guck wusstet mal. Ihr nicht. Essen ist gesund. Und wenn es gesund ist, dann ist es gesund. Ja, wusstet ihr nicht. Ich seh's nicht, aber ich hör's. Ja, wusstet Radio. Ihr nicht. Ich seh's nicht, aber ich hör's. Radio. Essen. Aber Essen kann man sehen. Kokos. Kinderjoy. Rezept. Man kann es ja schmelzen und dann in ein Brot reinlegen. Ich hab sogar einmal ein Video gesehen. Und dann noch dazu ein Schokoriegel dazu noch auf dem Brot und dann reinbeißen, dann schmeckt es ja doch gut und dann ist es ja auch kochen. Wenn du ein Rezept willst, was man auch esst und satt macht, Sushi, Nudeln, Burger, Döner, Shawarma. Als erstes braucht man so eine Art Schale, die so hoch geht. Und dann packt man Milch, reife Bananen mit ein bisschen Zimt und ganz viel Vanille drin. Dann nimmt man einen Stabmixer und mixt das. Und dann noch in ein Glas packen und Eiswürfel rein. Nudeln mit Pesto. Du machst in einen Topf Wasser rein, machst die Nudeln rein und Pestosoße. Dann sind die Nudeln fertig, mach mit deinem Nudelsieb das Wasser weg und dann bleiben die Nudeln da. Machst du die Nudeln auf den Teller und dann holst du noch ein bisschen Pesto und machst drauf. Also man braucht dafür so ein spezielles Gerät, um das so verkleinern. Man braucht erstmal, ich habe vergessen, wie es heißt, so bestimmte Blätter braucht man. Das haben wir schon selber mal gemacht. Dann nimmt man Pinienkerne und noch Salz, Öl und das mixt man dann alles. Kakaopulver und Milch. Water Kadish. Also man braucht dafür ein arabisches Essen. Man braucht dafür Weinblätter. Dann legt man da drin Reis. Dann rollt man die und dann macht man das die ganze Zeit. Und das macht halt nicht satt und das dauert sehr lange und sehr anstrengend. Aber schmeckt sehr lecker. Wie man Pizza macht. Man braucht Milch, Mehl, Eier. Und dann holst du eine große Schale. Dann machst du alles rein, rührst das. Und dann machst du eine Pizzaform. Und dann legst du Tomatensauce, Käse, Peperoni. Und ja, dann legst du es noch, wenn jemand noch Pilze dazu. Aber ich bin nicht so eine, die da mit Pilze isst. Und manche legen irgendwas noch drauf, das ist mir aber jetzt egal. Dann legt mal es in den Ofen, dann legt ihr es auf 6, Stärke 6, glaube ich. Und dann nehmt ihr das Pizza raus nach 5 Minuten und dann legt ihr es in den Teller. Dann holt ihr so ein Ding mit so einem Ding. Pizzaschneider meinst du? Ja, und dann schneidet ihr den und dann frisst ihr den und dann ist es fertig. Also ich habe ein Rezept, wo man selber Nudeln machen kann. Also man braucht eine Schüssel, Mehl und Eier. Hände, ganz wichtig. Brauchst du eine Schüssel, da packst du dann Mehl rein, machst so ein Loch, bis du den Boden siehst mit deinem Finger, so eine Art Mulde. Und dann packst du dann Ei rein, dann verknetest du das, rollst es mit, ich habe Nudelholz und dann rollst du damit einmal den Teig und dann machst du mit einem Messer so kleine Streifen. Und dann kochen und das war's. Nudeln mit Pasta. Du gibst so Nudeln in so heißes Wasser, kostest, bis es so sich zerfällt in das ganze Wasser. Dann heißt es, dass es fertig ist. Und du gibst Tomatensauce für die Pasta ein und so ein bisschen Fleisch. Dann kochst du das und dann ist es schon fertig. Willkommen zum deutschen Wetterverständnis. Willkommen zum Wetterprogramm von HÖ. Wir berichten heute für euch die Wetter von Deutschland. Heute wird es bei Berlin 8 bis 12 Grad, regnerisch 75%. Wir fragen jetzt zu einer Person, der in Berlin lebt. Das Wetter ist nicht so schön, weil es überall windig ist, regnet, donnert und ist gar nicht schön und ich mag es halt nicht. Bei Hamburg wird es 9 bis 12 Grad, regnerisch 40%. Bei München wird es 7 bis 14 Grad. Bisschen sonnig, bisschen bewölkt. Heute wird es bei Leipzig 6 bis 13 Grad, bisschen sonnig, bisschen bewölkt. Das war heutiger Wetterbericht von HÖ. Wir wünschen euch noch einen guten Nachmittag und tschüss. Ey, ey, yippie-ey, Radio Wild. Hey Leute, das hier ist der Spielplatz-Tipp des Tages. Heute ist Spielplatz-Tipp des Tages Ritterburg Spielplatz Rudo. Er ist sehr schön. Es gibt da ganz viele blaue Burgen und das Beste daran ist, man kann da ganz viel Fangen spielen. Es wird nicht so schnell langweilig und es gibt da sogar im Sommer einen riesigen Platz für Wasser.

fast alle auf der Peter Petersen. Oder eigentlich jener Planschule. Ich grüße meine ganze Familie und meine Freunde, aber meine Freunde gehören eh zu meiner Familie. Ich grüße meine Oma und meine Eltern auch und meinen Bruder. Ich grüße meine ganze Familie, aber meine Oma grüße ich ganz doll. Ich grüße meine Familie, ich grüße meinen Trainer Marcel, meinen Trainer Christoph und Großmeister. Ich grüße meine ganze Familie und ich hoffe, dass ihr ganz Spaß hattet. Ich grüße auch meine ganze Familie. Ja. Und ich grüße noch Khaled Issa und Mahmoud Cancelik. Ich hoffe, ihr hört zu. Ja, ciao. Ich grüße auch meine Familie, besonders meine Eltern. Ja, und ich grüße auch meine Freunde. Ich weiß nicht, ob die gerade zuhören. Und ich grüße auch meine Familie und ich grüße auch alle, die jetzt diesen Radio hören. Ich grüße meine Mutter, weil sie mich bis hierhin gebracht hat. Ich liebe meine ganze Familie. Ich grüße meinen kleinen Cousin, Egosch. Und ich grüße meinen großen Cousin, Yusuf Yeshad. Ich grüße meine ganze Familie, meine ganzen Freunde, Burak und Hasan. Ich mag euch sehr. Und ja, danke schön, dass ihr alle bis hier zugehört habt. Und tschüss. Ich sehe es nicht, aber ich höre. Radio! Radio! I just woke up from a dream, but you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived, God realized wherever you go, that's where I follow. Nobody's promised tomorrow. So I love you every night, like it's the last night, like it's the last night. If the world was ending, I wanna be next to you. If the party was over and our time on earth was true. If and I with a smile, if the world was ending, I wanna be next to you. Ooh. Oh, lost in the words that we scream. I don't even wanna do this anymore, 'cause you already know what you mean to me. And our love's the only one we're fighting for. Wherever you go, that's where I follow. Nobody's promised tomorrow. So I'ma love you every night like it's the last night, like it's the last night. If the world was ending, I wanna be next to you. If the party was over and our time on earth was true, I'm gonna hold you just for a while and die with a smile. If the world was ending, I wanna be next to you. Right next to you. Next to you. Right next to you. Was over and our time on earth was true. wanna be next to you. If the world was ending,